Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 826 an Schiller. Mir ist herzlich leid, Sie bei dem kleinen Feste nicht zu sehen. Auf eine oder die andere Weise sehen wir uns bald. Möchten Sie bald völlig genesen? Geh.